TV Source has opened the gas and gone. Ja, hallo, ihr Rübensüßchen. Es ist Mittwochabend. Herzlich willkommen zu Musik aus Flingernord von und mit Sam Hoppenstedt und Katalabonte. Ihr hört jetzt die Sendung mit der abwechslungsreichsten Musik aus Düsseldorf, der ganzen Galaxis und noch darüber hinaus. Ja, wie gesagt, heute ist Mittwoch, die Ausnahme. Letzte Woche Freitag waren wir nicht on air. Aber das ist unser Thema heute nicht, denn was ist denn bloß mit unserer Fortuna los? Werden sich jetzt viele fragen. Über die Karnevalszeit in Berlin bei der Union verloren. Naja, da waren sie im Gleichschritt mit den beiden anderen Karnevalshochburgen, Köln und Mainz, verloren ebenfalls. Und in Berlin darf man auch einmal verlieren. Das ist keine Schande. Es war ja auch ein deutliches 3:1 und so ist es mir lieber als ein Nachtrauern um ein Unentschieden bei einer knappen Niederlage. Und wenn man sich einmal ansieht, was die Konkurrenz an diesem Spieltag gemacht hat, dann kann man diese Niederlage getrost abhaken. Am vergangenen Samstag gegen Fürth dann allerdings nur ein Unentschieden und Nürnberg übernimmt nach dem Sieg über Duisburg die Tabellenspitze. Das sieht natürlich schlimm aus, aber die Fürther hatten bereits das Hinspiel gegen die Fortuna gewonnen und scheinen irgendwie mit der Fortuna in dieser Saison gut klarzukommen. Und dann, Freunde, der Rasen. Da kann eine technisch so gute Mannschaft wie die Fortuna eben nicht ihr Spiel aufziehen. Was soll's. Übermorgen geht es zum Jahn nach Regensburg und die sind ein bärenstarker Aufsteiger. Und wenn Fortuna dort verliert, ja, dann haben sie eben eine kleine Krise. Nur, ich bin mir absolut sicher, dass sie auch dort wieder herauskommen, denn ich bleibe dabei. Wenn Fortuna zu Hause gegen Sandhausen gewinnt, dann schaffen sie auch den Aufstieg. Denn so einfach war es noch nie. Und so eine gute Mannschaft hatten wir lange nicht mehr. Und so eine gute Vereinsführung ebenfalls nicht. Und deshalb hört ihr jetzt ebenfalls gute Musik. Musik, die man sonst nirgendwo so hören kann. Und dazu gibt es Comedy aus Düsseldorf von der Twin Comedy. So why do you wait until the darkness comes up to your door? It to bother you. And when do you learn the world is dark and those who bear the light will pay for being true? They're telling you, be a big tall boy, go and make some noise. Don't you wish sometimes we were less like gentlemen? Give the wall a hand. There must be a way to stand up. The young and the old, lives got cut off all the time. While life for you it was too good to understand. All a hand, show us a way to comes up to your door for it to bother you. And when do we learn the world is dark and those who bear the light pay for being true? Yeah. Service. Ich sage nur, gönn dir etwas mit Musik aus Flinger Nord. Martha, das ist ganz furchtbar. Die ganzen Düsseldorfer Schaufenster sind vollgepflastert mit den roten Schildern. Da steht immer nur Saale drauf. Ich kenne das von früher, von die Pegelstandsmeldungen der Saale bei Halle Trotha. Kennst du das auch noch, du Trotan? Herbert, das heißt Sale und meint, hier kannst du preiswert einkaufen, wie zum Beispiel bei Sick hier. Komm jetzt. Was? Hier war ich noch nie bei Sick. Herbert, bei Sick bekommt man alles und vor allen Dingen preiswert. Du kannst dich ja auch einmal umschauen. Das mach ich jetzt, Martha. Hier, kick mal das Schild. Let Balance. Für nur einen Euro. Das sind bestimmt die Nachfolger von Led Zeppelin. Herbert, das sind LED-Ballons. Was? Komm mal zu mir hier. Hier sind Türschilder aus Holz. Such dir eins aus, Herbert. Jo, Moment. Hier, Martha, kick. Jo. Frohe Weihnachten können wir jetzt ja nun abhängen, Martha. Und kick. Hier ist auch was für Sportler wie den Strzeszki. Spring, Martha, steht da. Spring, das ist gut, spring. Da kann der Strzeszki mit einem Anlauf glatt direkt in die Küche sich platzieren. Herbert, das heißt Spring. Das sage ich doch. Herbert, das heißt Spring, das ist Englisch und heißt auf gut Deutsch Frühling. Aber Spring ist doch auf Englisch Jump. Da habe ich doch auch mal ein Lied von Led Zeppelin drüber. Das hieß Jump. Das war aber nicht von Led Zeppelin, sondern von Van Halen. Haben die nicht auch Tulpen aus Amsterdam gesungen, Van Halen? Herbert, jetzt such uns doch mal was Schönes aus. Was jetzt? Stehlampen haben die hier nicht. Auch keine Flugkattis. Hier, Martha, hier, jetzt habe ich was entdeckt. Die haben auch Sachen von Ikea hier. Hier, kick für nur 7,60 €. Hundegottmüller. Ist bestimmt was aus Korea. Die essen dort ja gerne diese... Herbert, das sind 60 Hundekotbeutel. Was? Kotbeutel? Ja. In was für einen Laden bringst du mir? Warum steht da nicht Windel? Wie bei Waldi. Ach, Herbert. Du alle Schrippe, du! Ihr hört Musik aus Flinger Nord. Herbert Strzewski, ich bin wieder da. Wo steckt ihr denn wieder? Na hier, Olle, in deinem Schmückzimmer. Herbert Strzewski, wie sieht es denn im Badezimmer aus? Wie in einer Schauspieler-Garderobe bei ganz bekannten Leuten, macht da. Ich wollte mal Popeleute ins Grat an Minika hören, gnädige Frau. Huch, aber Sie sind ja völlig nackt, Strzewski. Aber nur unten rum, macht da. Und komplett bemalt. Jo, wie sagte schon Harald Junker, unter den Einarmigen ist der Blinde machtlos. Ich wollte nur meinen Popularitätsgrad ein wenig erhöhen, gnädige Frau. Und wofür? Strzewski hat bei einem Wanderzirkus angeheuert. In einem Trapez-Team mit dem Namen Die Fliehenden Piuffen. Die Fliehenden Piuffen? Da, wo einem der Schritt gelockert wird? Genau, bei dem Tup-Team. Die sind ja schon bei Insider bekannt. So, jetzt noch ein bisschen gelb. Und braun, halt stille, Strasseski, jetzt noch braun und dann die Maske aufsetzen. Eine Hundemaske? Genau, macht da. Wenn der so auf die Birkenstraße latscht, dann ist er bekannt wie ein bunter Hund, wa? Wie ein bunter Hund, gnädige Frau. Ach, Strasseski. Wie ein bunter Hund, macht da. Ach, Herbert. Wuff, wuff. T'as brisé ma vie. Wir kommen vom Planeten Oropax und suchen einen freien Gehörgang zur Landung. Unser intergalaktisches Navigationssystem hat Flinger Nord ausfindig gemacht. Wir bitten um Landeerlaubnis. Herbert, komm mal gucken, da ist ein UFO. Herbert! Sie beamen ihn rauf! Sie beamen ihn rauf! Herbert! Musik aus Flinger Nord. Nicht von dieser Welt. Nach nur einem Werbespot sind wir gleich wieder für Sie da. Wen, J. Ich war 7 Tage nicht. 7 Tage? Eine lange Zeit. Aber jetzt können Sie endlich mehrmals täglich. Endlich kann ich was für meine Verstopfung tun. Und das auch noch auf natürliche Art. Wie? Was? Ganz einfach mit der Kraft des Fisches. Der Dulcolax. Jeden Tag ein Dragée Dulcolax und... Dieser Beitrag ist für Jugendliche unter 16 Jahren nicht geeignet. Mit Dulcolax sind Sie die Stimmungskanone in jeder Gästetoilette. 7 Tage war einmal. Alle 7 Minuten lachst ein Dulcolaxer. Der Kalib, der Flüsterbube. We'll be right back. ihr Rübensüßchen. So schnell kann eine Stunde vorbei sein. Wenn ihr, ja, ich habe darauf gewartet. Sogar an dem heiligen Mittwoch. Wenn Gott fehlt mir. Und auch wenn ihr uns etwas schreiben wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Bitte eure E-Mail an sb@duesselwelle.de oder an katalabonte@gmx.de. Und wie immer an dieser Stelle noch ein Hinweis in eigener Sache. Ihr könnt es jeden ersten, dritten und vierten Freitag hören, wenn man uns lässt. Und auch wenn es einen fünften Freitag gibt, immer um kurz nach neun. Es sei denn, die Fortuna oder die DEG spielen und werden übertragen. Wir hören uns übermorgen schon wieder und bis dahin euch eine gute Zeit und immer daran denken. Was gut ist, kommt wieder. Da sind wir dich. Tschüss. Tschüss. Tschö. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum. We were crazy. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. We were crazy. Dum dum dum dum dum. Sometimes I look back on a different time. And I remember when no one was on my side. Whoa, whoa. You an emo kid, screamo kid, chasing down a dream at night to the beat of something dark. Did you hate that part? Did you make a great escape? No one did, cause we were just too different and too unfair to be alike. And called us crazy kids. Yeah. Would I be better off if I just went away? If I just went away? If I just went away? They made it all too clear that this is not my place. Kids, some kind of divergent from what's considered typical. So critical, did it cut your confidence, happiness? Try to break you down for the things that make you beautiful. We were crazy. We were crazy. And they called us crazy kids. Yeah. I'm a rock and roll diva with social anxiety. So when you're fucking with the losers, then you're messing with me. You aimed your punches stolen.